27. Kapitel. Identität und moralische Eindeutigkeit. Was wäre ich ohne meinen Charakter? Was macht uns zu Personen? Stellen Sie sich vor, ein Mann namens Jim stürzt bei einer Wanderung, schlägt mit dem Kopf auf und verliert das Bewusstsein. Als er im Krankenhaus aus dem Koma erwacht, hat er sich deutlich verändert. Zuerst verschlossen, hinterhältig und egoistisch, ist er jetzt umgänglich, aufrichtig und hilfsbereit. Ist Jim derselbe geblieben? Oder drastischer formuliert, ist das überhaupt noch Jim, der da im Krankenhaus die Augen aufschlägt? Diese Frage stellten die amerikanische Psychologin Nina Strominger und der Philosoph Sean Nichols ihren Testpersonen in einem Gedankenexperiment, in dem Jim verschiedene Fähigkeiten und Eigenschaften verliert. Sein Faktenwissen, seine Körperkontrolle, Erinnerungen an sein früheres Leben oder eben seine moralischen Charaktereigenschaften. In jedem einzelnen Fall mussten die Testpersonen beurteilen, ob Jim derselbe geblieben sei. Das Ergebnis? Nur wenn er sich charakterlich wesentlich veränderte, sagten die Probanden, das ist nicht mehr Jim. Drastische Einschränkungen seiner Erinnerung, Motorik oder seines Wissens erachteten die Testpersonen hingegen als unwesentlich für Jims Identität.